Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Ich hab den Kopf ihm ab.